Sie vorlesen. Etwa um 10 Uhr wurde ich in das Zimmer des Ministers Dr. Apel gerufen, mit der Angabe, dass er plötzlich einen Herzanfall erlitten habe. Ich fand den Minister in seinem Schreibtischsessel halb liegend, mit nach hinten herunterhängendem Kopf vor, mit frischen Blutausdrüssen aus beiden Ohrgängen und Mundwinkeln und mit frischem Blut auf der Brust und an der rechten Hand. Der Tod war durch die Schussverletzung im lebenswichtigen Zentrum des Gehirns sofort und bereits vor meinem Eintreten eingetreten. Alle ärztlichen Maßnahmen kamen nicht mehr in Betracht. Obermedizinalrat Dr. Schulte, Chefarzt der Poliklinik im Haus der Ministerien. Ein Schuss fiel im Politbüro. Erich Apel. Fehler im System rieben einen Mann, der ein Fremdkörper in diesem System mit Verantwortung war, schlicht auf. Vielleicht ist das die Erklärung für diesen einen Schuss, dessen Kugel dann im Holzschrank hängen blieb. Warum der führende DDR-Wirtschaftsstratege aus dem Leben schied. Ich bin der Meinung, dass er Schwierigkeiten mit Ulbricht hatte. Ob er sich ja nun selbst erschossen hat oder ob der andere dran beteiligt war, das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich bin da vollkommen irgendwie sprachlos. Ich habe ja zwar nicht mit ihm gesprochen vorher, aber ich kenne ihn ja nun 6 Jahre lang, ja. Und ich kann mir es eben, wie gesagt, nicht erklären. Feature von Matthias Eckold. Wir nehmen Abschied von Dr. Erich Apel. Im Hause des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ist unser toter Freund und Genosse aufgebahrt. Dort grüßen ihn viele in dieser Stunde zum letzten Mal. Erich Apel wird die letzte Ehre in Form eines Staatsbegräbnisses zuteil. 3 Tage nach seinem Tod am 3. Dezember 1965 hält die DDR-Politprominenz der 60er Jahre Ehrenwache am Sarg des Spitzenfunktionärs. Die Fahnen wehen im Lande auf Halbmast im Gedenken an den verstorbenen, gerade 48 Jahre alten Apel, Mitglied des Zentralkomitees, Kandidat des Politbüros, einstiger Minister für Maschinenbau sowie bis zu seinem Tod Vorsitzender der staatlichen Plankommission und damit Chef der DDR-Wirtschaft. Wir alle, die täglich in der Arbeit mit ihm gemeinsam wirkten, konnten die Todesnachricht kaum fassen. Aber es wurde zur traurigen Gewissheit, Erich Apel weilt nicht mehr unter uns. Sein schaffensreiches Leben ging zu Ende. Willi Stoff, Vorsitzender des Ministerrates und damit zweiter Mann im Staat, hält die Trauerrede. Des Sozialismus und der Sicherung des Friedens. In dieser schweren Stunde möchten wir Ihnen, liebe Angehörige, die aufrichtige, tief empfundene Anteilnahme an dem großen Verlust, der Sie betroffen hat, versichern. Möge Ihnen die Gewissheit Trost sein, dass in der tiefen Trauer wir alle, die Freunde und Kampfgefährten unseres verehrten Toten, an Ihrer Seite stehen. Dass es mit Apels SED-Biografie gar nicht so weit her ist, findet an einem solchen Tag keine Erwähnung. Der ist einfach ungewöhnlich. Der Historiker Helmut Müller-Enbergs von der Stasi-Unterlagenbehörde. Der Sozialdemokrat, der der SED nicht angehören wollte, wird später Leiter der Wirtschaftskommission beim Politbüro des Zentralkomitees. Und jetzt der Hammer, ab 61 sogar Sekretär des Zentralkomitees. Das ist nicht nur irgendwie eine Pool-Position, das ist die erste Reihe im klassischen Sinne. Sehr ungewöhnlich. Der Mann wirft viele Fragen auf. Der Sachbuchautor Klaus Behling hat über den Tod von Erich Apel geschrieben. Also Erich Apel ist 1946 in die SPD eingetreten und zwar wenige Monate vor der Vereinigung der SPD mit der KPD, die ja auch nicht ganz freiwillig erfolgte von Seiten der SPD, ist dann nicht mit übergetreten in die SED. Er hat sich nicht drum bemüht, er hat das einfach schleifen lassen. Das fiel eigentlich niemand so richtig auf. Er ist schon 1958 von Ulbricht als Leiter einer Kommission des Politbüros berufen worden. Da war er gerade mal ein Jahr Mitglied der Partei. Die Historikerin Monika Kaiser, die sich durch die legendäre Abhandlung Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker einen Namen gemacht hat. Das ist in der Tat eine einmalige Situation gewesen. In der Regel wurde man nur in solche hohen Funktionen berufen, wenn man eine sehr lange Parteikarriere hinter sich hatte. Doch der Reihe nach. Als Sohn eines Arbeiters wuchs Genosse Apel in Thüringen auf. Er lernte Werkzeugmacher und wurde Maschinenbauingenieur. Nach der Zerschlagung des Faschismus war Genosse Erich Apel 6 Jahre als Oberingenieur in der Sowjetunion tätig. Moment. Nach seiner Ausbildung zum Werkzeugmacher in der Porzellanfabrik in Neuhaus am Rennweg studiert Apel Maschinenbau an der Ingenieurschule Ilmenau. Da stellt sich die Frage: Was macht ein junger Maschinenbauingenieur, Jahrgang 1917, in der Hitlerzeit? Es kommt wohl nicht von ungefähr, dass der ehemalige Wehrmachtsangehörige Stoff, der sich im Russlandfeldzug das Eiserne Kreuz verdiente, nichts über diese Zeit sagen möchte. Gleich nach dem Examen muss Apel seine Wehrpflicht ableisten. Grundausbildung, September bis Dezember 1939. Seine Intelligenz und seine Fähigkeiten fallen auf. So kommt er nicht als Kanonenfutter an die Front, sondern wird abkommandiert auf die Insel Usedom. Dort sitzt der Raketenspezialist Werner von Braun an den Wunderwaffen des Führers. Apel kennt sich besonders gut mit Hydraulik aus, dem Herzen der Raketentechnik, da die Triebwerkssteuerung hydraulisch funktioniert. Der erste Karriereschub zündet. Nach Beendigung seiner Wehrpflicht wird Apel sofort für die Heeresversuchsanstalt dienstverpflichtet und steigt zum Assistenten des Betriebsdirektors auf. Kollegen erinnern sich, dass er noch lange nach Dienstschluss an Verbesserungsvorschlägen arbeitet. Also er ist als begnadeter Ingenieur immer beschrieben worden. Er war also offenbar in jungen Jahren schon recht spezialisiert. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass er wirklich da mit allem persönlichen Engagement gearbeitet hat, dass er das auch als Freude empfunden hat. Der gesamte Lebensweg, sowohl in der Zeit vor 45 als auch dann danach in der Sowjetunion, belegt doch, dass er ein recht gediegener Fachmann gewesen sein muss. Er war Zeuge des ersten erfolgreichen V1-Starts, zufälligerweise an seinem 25. Geburtstag. Bei Versuchen im Sommer war die A4 kurz nach dem Start explodiert. Am 3. Oktober 1942 klappt alles. Es ist Punkt 16 Uhr, als der schlanke Raketenkörper mit der Geschwindigkeit Mach 5,4 fast 90 Kilometer hoch und annähernd 300 Kilometer weit in den Himmel schießt. Hitlers Himmelsstürmer haben es geschafft und Erich Apel ist dabei. Die Rakete A4 oder Fahrzeug hatte ja 25 Tonnen, es war ja 25 Tonnen Triebwerk, nicht? Also 25.000 Kilo hauten da hinten aus, ne? Da war ja ein unheimlicher Koch, wenn sie mit da 1000 Kilo hinten rausbaucht und macht ganz schön Koch. Es plauzte da ganz schön. Kurt Wohlfahrt, derselbe Jahrgang wie Erich Apel. Auch er arbeitet als Ingenieur in der Nazizeit an der Entwicklung von Raketen. In Bleicherode im Harz. Nach Peenemünde kommt er nur für ein paar Wochen, informationshalber. Später werden sie sich kennenlernen, ausgerechnet beim Kriegsgegner Russland. Apel ist unpolitisch. Als Ingenieur interessieren ihn nur die technischen Probleme und deren Lösung. Die schier unbeschränkten Mittel, die in die Produktion der Wunderwaffe fließen, bescheren dem ehrgeizigen Tüftler paradiesische Zustände. Bei der V-2 handelte es sich um eine 14 Meter hohe Mittelstreckenrakete, die auf über 300 Kilometer entfernte Ziele schießen konnte und gegen die es keine Abwehrmöglichkeiten gab, da sie mit Schallgeschwindigkeit flog. Zur Entwicklung und Produktion wurde Ende der 30er Jahre auf der Insel Usedom die Heeresversuchsanstalt ausgebaut, in der bald über 12.000 Wissenschaftler, Ingenieure und Fachleute arbeiteten. Der Krieg rückt näher. Bomben fallen sogar auf das geheime Sperrgebiet in Peenemünde. Die Fertigung der V2 wird nach Nordhausen verlegt. Häftlinge des KZ Mittelbau-Dora müssen die Rakete montieren. Viele verrecken jämmerlich unter den unmenschlichen Arbeitsbedingungen. Dem Bau der Raketen fallen mehr Menschen zum Opfer als in ihrem späteren Einsatz gegen London und Antwerpen. Wie kann man da unpolitisch sein? Da wurde eine Firma namens Peterbau GmbH gegründet in der Nähe von Nordhausen und er war dort der technische Leiter dann. Zumal es ja auch gar nicht so furchtbar geheim war, zumindest nicht im Kreise dieser Leute, die damit befasst waren. Es gibt ja sogar eine Farbbildreportage eines Kriegsberichterstatters, der diese Häftlinge bei der Arbeit fotografierte. Ich denke, er hat schon was davon gewusst, das würde ich annehmen. Apel gelingt es im Mai 1945, sich in sein Heimatdorf Judenbach bei Sonneberg in Thüringen durchzuschlagen. Er hilft beim Bauern, um etwas zu essen zu bekommen. Anfang 1946 meldet er sich als sogenannter Neulehrer, von denen gern erzählt wird, dass sie ihrer unterrichteten Klasse gerade einmal eine Lektion voraus waren. Am Beginn der jeweiligen Stunde, wohlgemerkt. Anstatt sich mit kriegstraumatisierten Kindern herumzuärgern, hätte Apel allerdings auch jenseits des Atlantiks eine steile Karriere hinlegen können. Es ist verbürgt, dass es auch dort direkte Kontakte gab. Werner von Braun hat ihm also auch angeboten, ihn mitzunehmen in die USA. Werner von Braun war daran interessiert, sozusagen seine Truppe möglichst geschlossen dort in die USA zu überführen. Apel hat das nicht gemacht. Der wollte nach diesem Krieg eigentlich nur noch nach Hause. Der wollte mit diesen ganzen Sachen nichts mehr zu tun haben. Deutsche Ingenieurskunst ist auf der ganzen Welt gefragt. Die Siegermächte sind besonders hinter den Kriegstechnikern und Raketenspezialisten her. Die Amis haben in der Geheimoperation Paperclip die erste Garde schon nach Texas ausgeflogen. Die Russen wollen nun jedoch auch ihr Stück vom deutschen Hightech-Kuchen abhaben. Im Sommer 1945 nehmen sie eine der größten Waffenfabriken der Nazis in Bleicherode wieder in Betrieb. Um den Produktionsablauf zu gewährleisten, werden 5000 deutsche Spezialisten rekrutiert. Unter ihnen auch der V2-Experte Kurt Wohlfahrt. Ja, und plötzlich am 22. Oktober, lag noch im Bett früh um 5 Uhr, das weiß ich, und da kommt meine Wirtin und klopft und sagt: Herr Wohlfahrt, ich glaube, da klopft jemand draußen ans Tor. Ich sage, ja, dann müssen Sie aufmachen, sage ich. Da kommen da drei Russen rein, ein Offizier und zwei Soldaten mit Maschinenpistole. So. Und da sagt der Offizier, da kommt ein bisschen, sagt er, ab sofort sind Sie auf Befehl der SMA, so damals der sowjetische Militäradministration, ja, verpflichtet, mit nach Russland zu kommen. So. Ich sage, das ist ja heiter, sage ich, das ist ja gut. Ich bin aus Leipzig, ich wohne bloß hier, ich habe nichts mit, groß im Koffer. Und dann sagt er, das ist kein Problem, packen Sie Ihren Koffer und wir fahren nach Leipzig, draußen steht Fahrzeug. Die beiden Soldaten, die haben mich natürlich immer begleitet. Ich konnte nicht mehr aufs Klo gehen, gar nicht mehr, die kamen hinterher, das war draußen auf dem Hof. Wie Kurt Wohlfahrt ergeht es auch Erich Apel an jenem schicksalshaften 22. Oktober 1946. Insgesamt werden 3000 deutsche Techniker und Ingenieure an diesem Tag nach Russland verschleppt. Auf Dekret Stalins, der russische Raketen haben möchte. Deshalb werden nicht nur die Fachleute mitgenommen. Klaus Behling schreibt in dem Buch »Besondere Vorkommnisse, politische Affären und Attentate« dazu: Allein aus den Mittelwerken Nordhausen transportieren die Trophäenkommandos der Roten Armee 717 Waggonladungen mit 5.647 Tonnen Maschinen, Ausrüstungen und Raketenbauteilen ab. Bis Anfang 1947 lässt das für die Raketentechnik zuständige Sonderkomitee Nummer 2 weitere 2.270 Güterwagen mit mehr als 14.256 Tonnen Raketenbaugruppen, Halbfertigfabrikaten und Spezialmaschinen aus der sowjetischen Besatzungszone in Richtung Kapustin-Jar, dem neuen sowjetischen Raketenversuchsgelände, rollen. Die Zwangsrekrutierten werden zuvorkommend behandelt. Sie beziehen Ministergehälter. Es fehlt an nichts. Sie dürfen mitnehmen, was und wen sie wollen. Ganze Hausstände und Familien kommen mit auf die Insel Gorodamila im Seliger See, etwa 400 Kilometer nordwestlich von Moskau, wo in den nächsten Jahren der deutsch-russische Technologietransfer stattfindet. Apel und Wohlfahrt allerdings haben weder Besitz noch Gefährtin. Diese Gemeinsamkeit führt sie zusammen. Er war ja auch alleinstehend, er war ja auch Junggeselle. Und in der Mittagszeit, da gab es eine Staloba, beziehungsweise eine, so eine Werkskantine. Und da war Apel auch mit dabei. Da haben wir dann gemeinsam zusammen am Tisch gesessen, haben uns unterhalten zusammen und so weiter. Da war man sich sehr gesellig und auch zugänglich. Aber er war auch trotzdem ein bisschen, sagen wir nicht so, kumpelhaft habe ich jedenfalls nicht kennengelernt. Er war halt ein bisschen distanziert, ja. Er machte, ich sage mal, ein bisschen so im Chef, so, ja, war eben der Chef. Und ich habe dann Musik gemacht in der Kapelle. Am Samstag machten wir dann Tanzabend. Ja, und da kam dann auch dann die Christa hier, seine letzte Frau, und der Erich war auch dann da. Die saßen eben unten, saßen die eben am Saal da und haben dann ihre Feste getanzt, ja. Aber die waren damals noch nicht liiert irgendwie. Der Erich mit der Christa, die haben sich erst ziemlich spät da auf der Insel zusammengetan und die haben ja erst dann in Deutschland geheiratet. Apel verbringt 6 Jahre auf der Insel Gorodamila, führt als hofierter Experte ein privilegiertes Leben, verliebt sich, lernt fließend Russisch, wird zum Kommunisten. Nach der Zerschlagung des Faschismus vergenosse Erich Apel 6 Jahre als Oberingenieur in der Sowjetunion tätig. Während dieser Zeit erlebte er unmittelbar den Kampf, den die Sowjetunion für den Weltfrieden, den Humanismus und den gesellschaftlichen Fortschritt führt. Nach der Rückkehr aus der Sowjetunion stellte Genosse Erich Apel all seine Kenntnisse und Fähigkeiten in den Dienst des sozialistischen Aufbaus in unserer deutschen Demokratischen Republik. So wirkte er an Brennpunkten unserer Volkswirtschaft. Wie jedoch der de jure parteilose Apel so rasch an diese Brennpunkte kam, bleibt rätselhaft. Erklärungsversuche. Apel war ein Mann Walter Ulbrichts. Ohne Walter Ulbricht wäre die Karriere nicht möglich gewesen. Walter Ulbricht hatte natürlich auch seine politischen Pläne, die Ende der 50er Jahre darin bestanden, einfach zu beweisen, dass der Sozialismus, wie er ihn verstand, besser als der Kapitalismus war. Dazu hatte Walter Ulbricht die heute etwas abstrus klingende Parole überholen, ohne einzuholen, kreiert. Ulbricht ging es darum, junge, kreative Personen in Entscheidungspositionen zu bringen. Weil ihm war klar, dass eine Veränderung dieses eingefahrenen sozialistischen Systems nach sowjetischen Muster nicht funktionieren konnte. Der Apparat hat bisher immer alles nur so gemacht, wie er es immer gemacht hat, wie man es von der Sowjetunion gelernt hat. Also insofern war Ulbricht jemand, der sehr auf Fachleute gesetzt hat. Ich denke, dass Apel ihm, den Ulbricht, sehr früh aufgefallen ist, als einer von diesen kreativen Köpfen, die auch Macher sind, ja. Möglich werden solche in der Geschichte des Funktionärssozialismus unorthodoxen Maßnahmen durch Nikita Chruschtschow, der 1953 Väterchen Stalin beerbt und sich durchaus offen für Reformen zeigt, selbst wenn sie in einem seiner Satellitenstaaten durchgeführt werden. Ideen für die DDR-Wirtschaft sind gefragt, denn die will nicht auf die Beine kommen. Das Land ächzt unter den Reparationsleistungen an die Russen, die bis zu Stalins Tod Güter im Wert von etwa 60 Milliarden deutsche Mark abziehen. Erich Apel sieht im Ministerium für Maschinenbau rasch, dass es in der DDR-Wirtschaft an allen Ecken und Enden fehlt. Die Planwirtschaft produziert mehr Paradoxien als brauchbare Güter, weswegen sie treffend auch Tonnenideologie genannt wurde. Um ein Beispiel zu nennen, ich sprach damals mit dem Generaldirektor eines Bekleidungsunternehmens und fragte ihn, warum er für die Frauen nicht Hosenanzüge herstellt, die damals sehr in Mode waren. Klaus Taubert war Wirtschaftsredakteur bei verschiedenen Lokalzeitungen und ab 1965 stellvertretender Chefredakteur bei der DDR-Nachrichtenagentur ADN. Da klärte er mich auf und sagte, wenn ich 500.000 Jacken mache und 500.000 Hosen, dann sind das 1 Million Stück, die ich der Plankommission melden kann. Wenn ich aber Hosenanzüge mache, dann sind das nur 500.000 Stück. Das nimmt mir kein Mensch da oben ab. Diese Argumente verblüfften schon, weil man annimmt, es sitzen überall denkende Menschen. Aber ganz so war das nicht. Deswegen hat dieser Weg des Umdenkens auch eine ganze Zeit in Anspruch genommen. Ulbricht holt Erich Apel ins Herz der Macht. 1958 wird der 40-Jährige Leiter der Wirtschaftskommission beim Politbüro. Hier bekommt Apel einen tiefen Einblick in die desaströse DDR-Planwirtschaft. Er resümiert: Es gibt kein Land in der Welt, das 83% Importe aufwenden muss, damit die Wirtschaft überhaupt läuft. Und immer sitzen den Verantwortlichen in der DDR die Zahlen aus dem anderen Teil Deutschlands im Nacken. Während die DDR 1950 gerade mal auf 75% der Vorkriegsproduktion kommt, erwirtschaften die Konzerne jenseits der Elbe bereits ein um 10% höheres Ergebnis als 1936. In den folgenden Jahren geht die Schere immer weiter auseinander. Und da liegt der Hase, wie man so sagt, im Pfeffer, ja? Apel ist klar, dass ein neues ökonomisches System her muss. Ulbricht sieht in ihm einen der Männer, die es ausarbeiten. Die Generaldirektorin der sozialistischen Betriebe bereitet der Spitzbart persönlich auf neue Zeiten vor. Es genügt nicht, den Plan zu erfüllen. Sonst haben Sie sich darum, den Plan zu erfüllen, in hoher Qualität und zu Kosten, die den Kosten des Weltstandes entsprechen. Viele Direktoren, die getrauen sich, das nicht aufzuschreiben, ja? Aber ich denke, es wird Zeit, dass man das nicht nur aufschreibt, sondern dass man in den Belegschaften offen spricht über die Fragen, was sind die Kosten, die dem Weltstand entsprechen? Was sind unsere Kosten im Betrieb? Wie ist die Qualität, die dem Weltstand entspricht? Und wie ist die Qualität, die erzeugt wird in unserem Betrieb? Nun also, da Sie alle Schrittmacher sind, wissen Sie ja das viel besser, was in Ihrem Betrieb in Ordnung ist und nicht in Ordnung ist, als wie ich. Es war eine Zeit, dass in allen sozialistischen Ländern Bestrebungen sichtbar wurden, das starre System der Planung aufzulockern. Gerhard Schürer war enger Vertrauter und Mitarbeiter von Erich Apel. Niemand hat damals von Marktwirtschaft gesprochen als Lösung, aber eben ein ökonomisches System zu schaffen, wo zwischen der staatlichen Planung und der Selbstständigkeit oder der Eigenverantwortung der Kombinate und Betriebe eine Gemeinsamkeit gefunden werden kann, eine gemeinsame Linie, die mehr Verantwortung auch dorthin verlagert, wo eigentlich produziert wird und nicht in den Ministerien und in den staatlichen Organen. Ja. Das war ja das Anliegen des neuen ökonomischen Systems. Die Idee einer neuen Wirtschaftspolitik ruht auf mehreren Faktoren. Neben der wachsenden Eigenverantwortung der Betriebe ist von finanziellen Anreizen die Rede. Mit der Vokabel Gewinn kommt nun sogar auch das Zauberwort des feindlichen kapitalistischen Systems in Umlauf. Rentabilität und Weltstandard sind ebenfalls kein Tabu mehr. Die staatliche Plankommission, der Erich Apel seit 1963 vorsteht, sollte im Zuge der Wirtschaftsreformen auf wissenschaftlicher Basis die Hauptentwicklungsrichtungen planen und deren Realisierung sicherstellen. Wenn ich dieses neue ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft als strategisches Konzept sehe, war die Plankommission der Ort, der es praktisch machte, und die Wirtschaftskommission im Politbüro, in der Apel mit Günter Mittag sehr eng zusammenarbeitete. Das waren also die beiden, die dieses neue ökonomische System entwickelt haben, das dann politisch verantwortete. Mit Familie Apel waren wir also sehr gut befreundet. Doris Mittag, die Tochter von Günter Mittag, Wirtschaftschef der DDR ab 1976. Erich Apel war aus meiner Sicht her ein richtiger Freund für meinen Vater. Also nicht nur er mit ihm, sondern wir als Familie haben unwahrscheinlich viel also gemeinsam gemacht. Da war eben wirklich privat, nach Hause kommen, besuchen, Skat spielen, ein Trinken, das war ganz normal. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren, ganz oft. Ich mochte ihn sehr, also er war zu Kindern unwahrscheinlich lieb, der Genosse Apel. Mein Vater und Genosse Apel, ja, Jagdleidenschaft hat sie verbunden. Sie haben wirklich, also wenn ich mich so zurückerinnere, viel, viel Zeit miteinander verbracht. Das war so richtig durch dick und dünn. Über die Jagdleidenschaft hinaus verbindet Apel und Mittag noch ein biografisches Detail. Beide haben die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland verbracht, waren weder Emigranten noch Widerstandskämpfer, sondern hatten in der Wehrmacht gedient. Das wollte nicht so recht zur offiziellen Ideologie passen, nach der die Hitler-Diktatur im Prinzip bereits durch die Gründung der DDR aufgearbeitet war. 1963. Apel ist jetzt Ulbrichts Mann für die Wirtschaftsreformen, die nach Schließung der Grenzen immer dringlicher werden. Apel hat alle Mittel in der Hand und die Rückendeckung Ulbrichts. Sein Konzept für eine Wirtschaft, die weder in die kapitalistische Falle der Profitgier noch in die sozialistische der starren Planung tappt, gewinnt immer mehr Profil. Außerdem ist Apel mit dem nötigen Charisma gesegnet, um andere für das neue ökonomische System, kurz und griffig NÖS genannt, zu begeistern und immer wieder auf Kurs zu bringen. Der Grundsatz für das Leitungsprinzip der staatlichen Plankommission muss sein: Zentralisierung in Grundfragen und Dezentralisierung in operativen Fragen. Denn es ist unmöglich, auf zentraler Ebene alle Einzelfragen des Wirtschaftslebens zu erfassen und zu lenken. Das bedeutet einerseits, dass auf zentraler Ebene die Basis geschaffen wird zur Lösung der wirtschaftspolitischen Grundfragen, für die qualifizierte Entscheidung vieler Einzelfragen, andererseits die Voraussetzungen in den untergeordneten Organen, also VVB, Bezirke, Kreise und vor allem Betrieben, organisiert werden. Es sollte marktgerechter produziert werden. Die Betriebe sollten mehr Eigenständigkeit bekommen. Sie sollten in die Lage versetzt werden, Gewinne zu erwirtschaften und diese Gewinne wieder investieren zu können. Das ist natürlich was ganz anderes gewesen als Kommandowirtschaft. Und die staatliche Plankommission sollte eigentlich nur noch sozusagen die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Die Probleme müssen in jeder Ebene sichtbar gemacht werden, damit sie unter Konzentration der Kräfte auf die Schwerpunkte in jedem Fall wirkungsvoll gelöst werden können. Die staatliche Plankommission muss es als eine ihrer Hauptaufgaben ansehen, die unteren Organe zu befähigen, selbstständig zu arbeiten. Das heißt, den Wirtschaftsräten in den Bezirken, den Kreisen und Vereinigungen volkseigener Betriebe helfen, diese Aufgaben verantwortlich zu übernehmen. Was Apel und Ulbricht da initiieren, kommt einer kleinen Revolution von oben gleich. Viele liebgewordene Gewohnheiten werden angegangen. So auch die bislang gängige Praxis, erwirtschaftete Überschüsse direkt an den Staatshaushalt abzuführen, während das Politbüro die Preise steuert. Eine solche Vorgehensweise scheint angesichts der Komplexität der wirtschaftlichen Vorgänge naiv. Zumal wenn man erkennt, dass die eigene Logik der Systeme nur bedingt mit menschlicher Vernunft zu beeinflussen ist. Solche Gedankengänge spülen neue Wissenschaftsgebiete wie die Kybernetik, an der Walter Ulbricht nachweislich Gefallen gefunden hatte, aus dem Westen über die Mauer. Der Spitzbart nimmt alle Ideen begierig auf und pocht auf die Integration von Wissenschaftlern in die wirtschaftlichen Prozesse. Und als Walter Ulbricht in dieser Zeit gesagt hatte, in die Plankommission müssen Wissenschaftler rein, also Ingenieure, Professoren, solange nicht 50 Professoren in der Plankommission arbeiten, kann man mit diesem Apparat überhaupt nicht anfangen. Apel ist der Mann der Stunde. Kühnheit in der Vision, Nüchternheit in der Organisation und Strenge in der Durchführung. Diese drei Kompetenzen hat er in den Großprojekten des Raketenbaus unter Hitler und Stalin erworben. Sie nutzen ihm jetzt. Erste Erfolge werden sichtbar. Die Arbeitsproduktivität steigt bereits im Jahr 1964 um stolze 7%. So könnte es weitergehen, wenn, ja wenn, da nicht die Abhängigkeit von Russland wäre. Nicht nur politisch und militärisch hängt die DDR am Tropf des großen Bruders, sondern vor allem wirtschaftlich. Erdöl, Stahl, selbst Getreide muss die DDR importieren. Aber die Russen geben ihre Rohstoffe lieber für harte Währung als gegen Bruderküsse ab. Apel hat Aufgaben bekommen, die er mit der Planung lösen sollte, die meines Erachtens der Quadratur des Kreises glichen. Er sollte eines Teils weg von dieser Bevormundung der Betriebe kommen, sollte sich sozusagen mit seinem Apparat über das ganze System legen und nur noch die groben Züge analysieren und für die groben Züge die Voraussetzung schaffen. Und diese Voraussetzung für das Existieren sämtlicher Stränge des Wirtschaftsmechanismus waren ja der Außenhandel. Die DDR konnte wenig aus eigener Kraft ganz alleine machen. Er sollte gleichzeitig aber bilanzierte Pläne machen. Wie macht man bilanzierte Pläne, wenn man keine Zusagen hat, was man an Material bekommt? Wenn man nicht mal bei der sowjetischen Seite erreichen kann, dass sie sich auf quartalsmäßige Lieferungen einlässt? Spätestens 1961 erfährt Apel, dass die Sowjetunion mit den Lieferungen überfordert ist. Schreibt Klaus Behling. Erst heute bekannte Geheimdokumente belegen, dass Moskau bereits 1959 nur etwa die Hälfte der von der DDR für die Jahre 1960 bis 1962 gewünschten Lieferungen zusagte. Das ist die Ausgangslage für die Verhandlungen mit der Sowjetunion. Erich Apel muss sie führen. Aus Russland kommt noch ein zweites Problem. Und das trägt den Namen Brezhnev. Im Oktober 1964 wird Chruschtschow gestürzt. Sein Nachfolger hat alles andere als Reformen im Sinn. Nicht mehr ökonomisch denken, sondern rüsten, stark sein, mächtig sein, ein Imperium aufbauen, kostet es, was es wolle. Das haben die Untergebenen zu machen und da wird nicht gefragt, wie und was kostet das und so weiter. Also Brezhnev wollte Bomben, Raketen, Panzer und das war ihm relativ egal in der ersten Phase seiner Herrschaft, was das alles an Volksvermögen fraß. In der zweiten Phase ist es ihm dann letztlich auf die Füße gefallen. Während der Ingenieur Apel weiter am neuen ökonomischen System bastelt, nehmen die Politfunktionäre Witterung auf. Sie spüren, dass mit Brezhnev das Zaumzeug wieder fester gezogen wird. Die Hardliner wagen sich langsam aus der Deckung. Ihnen geht die Idee der Eigenständigkeit der Betriebe gegen den Strich. Denn bei Lichte besehen bedeutet diese Maßnahme einen Abbau des Einflusses der Partei. Der Direktor, nicht der Parteisekretär, wird zum ersten Mann im Betrieb. Ein rotes Tuch für Apparatschiks. Willi Stoff gehört auch zur Fraktion der Hardliner, die Apel immer heftiger kritisieren. Er ist als Vorsitzender des Ministerrates sein direkter Vorgesetzter. In Apels Unterlagen finden sich später Mitschriften von Stoffs Standpauken. Genosse Stoff, Staatsplan ist nicht bilanziert, zum Beispiel Zersplitterung der Mittel in der Chemie. Keine Konzentration auf Staatsplan vorhanden. Plan muss vom Leben ausgehen, nicht Plan vom Plan. Schwerer Fehler, den wir schwer bezahlen mussten. Apels Notizen zeugen von seinem ungeschminkten Blick auf die Verhältnisse. Wir haben nicht genügend Material. Vor allem fehlt Stahl in der DDR. Keine Frage von Qualität der Produktion, sondern von Qualität der Ideologien. Perspektive ist nicht klar. Offene Probleme schärfer darstellen. Erstaunlich, wie genau die Genossen unseren Stand eingeschätzt haben. In eine unangenehme Lage gebracht. Sauwirtschaft. Personalwirtschaft ändern. Wir sind komplette Dummköpfe. Welche nächsten Schritte müssen wir gehen? Was zu tun ist, ist klar formuliert. Wie soll es geschehen? Wohin führt das? Frage der weiteren Politik. Wie kommen wir aus der Lage raus? Rückzug. Wohin führt das? Lage der Arbeiterklasse verändern. Mittag hat sich immer als Freund von Apel ausgegeben, aber er hat seit Mitte des Jahres 1965 einen gegenteiligen Kurs gesteuert und hat den Parteiapparat eigentlich auf die Kritik an der staatlichen Plankommission eingeschworen. Das Sekretariat des ZK unter Leitung von Honecker hat dann eine interne Arbeitsgruppe berufen und die haben dann eigentlich nur gewartet auf die Apel-Papiere und haben dann diese Papiere, die da waren, kritisiert und die Entwürfe zum Perspektivplan und zum Volkswirtschaftsplan 1966. Die Situation spitzt sich immer mehr zu. Apel bekommt von Verrat und Intrigen nichts mit. Sein Blick richtet sich nur auf die Lösung der aus seiner Sicht anstehenden Probleme. Die Verhandlungen mit der Sowjetunion über ein Wirtschaftsabkommen stehen an. Apel fordert Planungssicherheit. Die Russen mauern. In der Trauerrede klingt das so. Noch vor wenigen Wochen nahm er an der Freundschaftsreise der Partei- und Regierungsdelegation der Deutschen Demokratischen Republik durch die Sowjetunion teil, die zu einem neuen Höhepunkt bei der Vertiefung der brüderlichen Beziehungen zwischen unseren Parteien und Staaten wurde. Und ich denke, dass dieser harte Verhandlungskurs, den Apel geführt hat, dann doch sehr zur Verärgerung der russischen Seite beigetragen hat. Jedenfalls musste Ulbricht den Apel nach Hause schicken. Das hat die sowjetische Seite verlangt. Und sie hat ihn eigentlich zur Persona non grata erklärt. Die Verhandlungen, sagen wir mal, zwischen Juni und November 1965 mit der Sowjetunion, die glichen einem Standgefecht. Dann ist Ende November, glaube ich, Brezhnev nach Berlin gekommen und Apel hat davon gar nichts mitbekommen. Er erfährt davon erst am Vorabend seines Todes, und zwar von Günter Mittag, der sich damit brüstet, dass er diesmal den Brezhnev begleiten durfte. Und da wurde Apel dann vermutlich auch bewusst, dass er auf der Abschussliste ist. Das 11. Plenum ist für den 16. Dezember angesetzt. Im Mittelpunkt soll die Wirtschaftspolitik der DDR stehen. Und die Wirtschaftspolitik der DDR heißt Erich Apel. Vorher gibt es noch einen weiteren unangenehmen Termin. Am 3. Dezember 1965 soll Erich Apel das Handelsabkommen mit der Sowjetunion unterzeichnen, das die DDR-Mangelwirtschaft auf Jahre hin besiegeln wird. Er wurde immer fertig gemacht in den Sitzungen für die Lage in der DDR, weil verschiedene nicht funktionierte und so weiter. Gerhard Schürer ist Apels Stellvertreter und wird sein Nachfolger werden. Apel sollte auf dem Plenum scharf kritisiert werden. Und Apel hat das wahrscheinlich nicht verdaut, dass er dort stehen sollte, vor der Öffentlichkeit hier, und hat sich im Dezember, am 3. Dezember 1965 erschossen. Das war ein ganz normaler Morgen eigentlich. Es war so zur Zeit der Frühstücksrunde, als seine Sekretärin und sein persönlicher Bewacher von der Staatssicherheit dachten, also hier hat es eine Tür schlagen gegeben. Und als dann ein Telefonanruf eintraf, der nicht angenommen wurde, ging die Sekretärin nachsehen. Und da fanden sie Erich Apel am Schreibtisch erschossen vor. Die Pistole hatte er in der Hand, er war nach hinten übergesunken. Als Genosse Apel sich erschossen hat, da ist das das erste Mal und einzige Mal, dass ich meinen Vater habe weinen sehen. Doris Mittag. Das war furchtbar schockierend. Erstmal für mich, ich habe meinen Vater nie heulen sehen, nie. Und vor allem, ich konnte noch nicht verstehen, warum jemand sowas macht. Mein Vater auch nicht, der hat da gesessen, das war... furchtbar, war richtig furchtbar. Und mein Vater hat auch einfach nie wieder einen Freund gehabt. Und der Abel hat sich nicht erschossen, weil er nicht das Abkommen mit der Sowjetunion unterzeichnen wollte, wie es immer in der Zeitung stand, in der westlichen Zeitung stand. Der Abel hat sich erschossen, weil er verzweifelt ist an der Lage, dass seine Ideen nicht mehr gegriffen haben. Was wirklich am Freitag, dem 3. Dezember 1965, morgens gegen 10 Uhr im Arbeitszimmer von Erich Apel geschah, wird wohl nicht mehr ans Licht kommen. Zweifel an der Selbstmordversion sind allerdings bei genauerem Hinsehen angebracht. Dass die Schusswaffe einem Selbstmörder in der Regel aus der Hand gerissen wird, Apel die seine jedoch noch in der rechten Hand hielt, ist nur eine der Merkwürdigkeiten. Als erstes wurde der Arzt aus der Poliklinik des Ministeriums gerufen. Der fand Apel noch im Stuhl sitzend vor, mit der Pistole in der rechten Hand. Die Hand hing herunter. Und er vermerkte, dass es eine Einschussöffnung und eine Ausschussöffnung jeweils in der Schläfe gab. Und er stellte fest, dass lebensrettende Maßnahmen keinen Sinn mehr hatten. Nachdem der Arzt raus war, ist aber trotzdem, bevor diese Morduntersuchungskommission eintrat, der Tatort wesentlich verändert worden. Das heißt, Apel wurde von seinem Stuhl genommen, wurde auf eine Liege gelegt, die aus dem Nachbarzimmer herbeigeholt worden ist. Und der persönliche Referent von Apel, der zugleich MFS-Mann war, der ganz überraschend, ganz plötzlich dabei stand, hat auch die Waffe von Apel aus der Hand genommen und hat sie in ein Schubfach gelegt. Insofern fand die Kommission, als sie eintrat, schon einen ganz veränderten Tatort vor. Der Historikerin Monika Kaiser fielen beim Aktenstudium so viele Ungereimtheiten auf, dass sie im Jahr 2000 schließlich sogar ein Ermittlungsverfahren zu den Umständen des Todes von Erich Apel anstieß. Ihm scheint schon geschwant zu haben, dass er bald im Büßerhemd da vor die Partei treten müsse und erläutern müsse, was alles nicht geschafft worden sei. Insofern war er doch unter einer sehr starken psychischen Belastung. Dennoch sagen alle, die ihn an dem Tag getroffen haben, dass er in einer sehr guten Gemütsverfassung war, dass er sich für spätere Zeiten mit ihnen verabredet hat. Insofern war vor allen Dingen für den Personenschützer von Apel das schon damals absolut unvorstellbar, dass Apel sich selber getötet haben soll. Und zu den mysteriösen Umständen seines Todes kommt hinzu, dass zum Beispiel auf dem Tisch stand ein Röhrchen mit Tabletten gegen Reisekrankheiten, Schwindelanfälle und ähnliches. Ich habe die Witwe gefragt. Ihr ist nicht bekannt, dass er sowas jeweils genommen haben sollte. ein Selbstmörder, der das vorhat zu tun, steckt sich auch nicht unbedingt über 1000 Mark in die Tasche an dem Tag. Dann hatte er in seiner Aktentasche ein Päckchen mit Munition. Das war vollständig. In der Pistole war keine Munition mehr. War, wenn überhaupt, nur ein Schuss. Und der Schuss war so aufgesetzt, dass es fast unmöglich ist, dass sich jemand diesen Schuss selber zugefügt hat. Da es sich um einen aufgesetzten Schuss handelte, sieht man auf den Fotos der Leiche den typischen Abdruck des Korns der Waffe. Da das Korn eigentlich den präzisen Zielen dient, ist es oben auf dem Lauf angebracht. Wenn man eine Pistole an die eigene Schläfe führt, sollte das Korn parallel zum Ohr oder ein wenig in die Richtung des Ohres zeigen. Wenn man das Ziffernblatt einer Uhr anlegen würde, zwischen 9 und 12 Uhr. Das Korn an Apels Schläfe zeigt jedoch zum Mund, also Richtung 4 bis 5 Uhr. Das lässt auf eine physiologisch unnatürliche bis unmögliche Haltung der Waffe schließen. Die Schlampigkeit dieses Untersuchungsberichts zeigt sich unter anderem darin, dass nicht mal eine ballistische Untersuchung gemacht wurde. Es wurde lediglich festgestellt, dass keine charakteristischen Schusshandmerkmale gefunden werden konnten. Also keine Schmauchspuren, wie man heute so sagt. Man weiß nicht, ob aus dieser Waffe wirklich geschossen wurde, weil das waffentechnische Untersuchungsprotokoll nicht beiliegend ist in dem Tatortuntersuchungsprotokoll und in diesem ganzen Vorgang. Und ich habe gehofft, dass ich mit Darlegung der verschiedenen ominösen Umstände um den Tod Abels durch ein Ermittlungsverfahren Zugang zu diesen Obduktionsergebnissen bekommen konnten. Aber das wurde 2002 dann nicht mehr geschafft. Das Ermittlungsverfahren ist dann ohne Ergebnis eingestellt worden. 1994 gab es schon einmal ein Ermittlungsverfahren im Fall Apel. Damals wird ein gewisser Manfred Barth mit einem Foto bei der Berliner Staatsanwaltschaft vorstellig. Sein Vater habe es ihm, so seine Aussage, auf dem Sterbebett überreicht. Zu sehen darauf sei der Mörder Erich Apels, ein Stasi-Major, der vor dem Vater einst bei einem heftigen Besäufnis geprahlt haben soll. Und den Apel, dieses Schwein, das die deutsch-sowjetische Freundschaft untergraben wollte, den haben wir erschossen. Auch dieses daraufhin eingeleitete Ermittlungsverfahren wurde ohne Ergebnis eingestellt, da sich der Verdacht nicht erhärten ließ. Auch nach Öffnung der Stasi-Archive ist kein Schriftstück von Erich Apel aufgetaucht, das Indizien für ein Mordkomplott liefert. Zugleich aber wird auch nichts gefunden, was die Selbstmordtheorie bestätigt. Kein Testament, kein Vermächtnis und vor allem kein Abschiedsbrief. Bei der bekannten Akribie der Stasi spricht es natürlich nicht unbedingt dafür, dass es tatsächlich keine Unterlagen gab. Nun weilt er nicht mehr unter uns. Sein allzu früher Tod hat uns alle zutiefst ergriffen. Lieber Erich, in dieser Stunde des Abschieds danken wir dir noch einmal für alles, was du für unsere gute sozialistische Sache getan hast. Entschlossen und zielstrebig wie bisher werden wir den Weg fortsetzen, den wir mit dir gemeinsam so viele Jahre gegangen sind, und weiter kämpfen für den Sieg des Sozialismus. Du wirst uns unvergessen bleiben. Die Genossen kämpfen weiter für den Sozialismus, vor allem aber für das eigene Fortkommen in der Partei. Nur zwei Tage nach der Urnenbeisetzung am 14. Januar 1966 in Friedrichsfelde startet das 11. Plenum des ZK der SED. Eigentlich sollte es ein Wirtschaftsplenum werden. Ali Neumann hatte bereits angekündigt, Erich Apel auf diesem Plenum fertig zu machen. Neumann war es übrigens, der anstelle von Erich Apel das Handelsabkommen mit den Russen unterzeichnet hatte. Auch die Magazine der Kommission unter Honecker und Mittag sind gut gefüllt, um den DDR-Wirtschaftslenker abzuschießen. Der junge, erfolgsverwöhnte Macher Erich Apel hätte erstmals schwere öffentliche Kritik hinnehmen müssen. Nun aber ist er unter der Erde. Mit den Wirtschaftsreformen waren ja auch Liberalisierungstendenzen in der Jugend- und Kulturpolitik verbunden. Und Honecker sah sich speziell durch die Veränderungen in der Jugendpolitik sehr stark in seinem eigenen Image gestätigt. Weil er fühlte sich als der, der alles richtig bei der Jugendpolitik gemacht hat. Und nun hatte Ulbrich Anfang der 60er Jahre gesagt, nein, wir dürfen die Jugend nicht so gängeln. Ulbrich wollte zum Beispiel den Biermann in die Jugendkommission haben. Können Sie sich das vorstellen? Und der Apparat unter Honecker hat schon ganz gezielt schon seit Anfang 64, 65 Material gesucht, um gegen diese Liberalisierungstendenzen einen Kurswechsel zu machen. Und hat eben eigentlich die Gefährlichkeit dieser ganzen Entwicklung immer versucht nachzuweisen. Nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch bei den Künstlern, bei den Schriftstellern und bei den Musikschaffenden. Und insofern gab es von vornherein einen Gegentrend gegen diese Liberalisierungstendenzen, der eben dann, als dieses Wirtschaftsplenum an Zentralität etwas verloren hatte, dann viel stärker in den Fokus gerückt ist. Ja. Da wurde dann dieses Kaiserplenum daraus gemacht. Honecker hat mit der Kultur einen Nebenkriegsschauplatz gewählt, weil er sicher sein konnte, dass Ulbricht ihm da kaum widersprechen würde. Ich glaube, der Kernpunkt dieses 11. Plenums war, was eigentlich auch wenig im öffentlichen Blickpunkt ist, dass dort Honecker begonnen hat, Ulbricht zu demontieren. So, und da schließt sich dann wieder der Kreis Erich Apel dergestalt, dass Erich Apel natürlich ein Mann Ulbrichts war, Günther Mittag sich von der Freundschaft distanziert hat und in die Richtung Honecker begab. So, und all das hat natürlich auch ein Konfliktpotenzial geschaffen. Erich Apel ist tot und die Mühlen mahlen weiter. Auch Günther Mittag kommt nach der Trauer um den von ihm verratenen Freund wieder in die Spur. Auf jeden Fall hat Mittag dann auch Osman Sturz erlebt am Ende der Ulbricht-Ära und ist dann aber, weil er sich doch gehörig in Honeckers Spur geschleimt hat, doch wieder auferstanden und wurde zu einem der härtesten Verfechter einer Wirtschaftspolitik, die zum Untergang führte. Ein Schuss fiel im Politbüro. Erich Apel. Warum der führende DDR-Wirtschaftsstratege aus dem Leben schied. Feature von Matthias Eckold. Redaktion Katrin Wenzel. Ich habe an der Stelle, wo das Geschoss war von Apels Todesschuss hier in meinem Arbeitszimmer, hier, wo ich dann gesessen habe, habe ich eine Intarsie reinmachen lassen, weil das Holz zerstört war. Ja. An dieser Intarsie bin ich dann immer hingegangen, wenn ich ganz ernste Schwierigkeiten hatte und habe gesagt, ja, das machst du nie. Im Originalton hörten Sie Erich Apel, Klaus Behling, Wolf Biermann, Monika Kaiser, Doris Mittag, Helmut Müller-Enbergs, Gerhard Schürer, Willi Stoff, Klaus Taubert, Walter Ulbricht und Kurt Wohlfahrt. Es sprachen Peter Prager und Andrea Solter. Ton André Lühr. Technik Hans-Peter Runert. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Wolfgang Bauernfeind. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2015.